Herr Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wie immer dienstags eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heißt Werner und Werner ist 51. Guten Morgen, Werner. Guten Morgen. Ich habe ein kleines Problem. Ja, ich lebe mit einer Freundin zusammen, die 27 Jahre schon, und habe aber nebenbei seit 6 Jahren eine Geliebte. Und jetzt habe ich ja das Problem, ich weiß nicht, für welche ich mich entscheiden soll. Bei jedem macht mich jetzt die Hölle heiß. Mal langsam. Du hast seit sechs Jahren eine Geliebte. Richtig. Weiß deine Freundin von der Geliebten? Ja, seit ungefähr 5 Jahren. Was sagt denn deine Freundin dazu? Ich soll das beenden und soll mit ihr wegziehen. Ja, das würde ich an der Stelle deiner Freundin auch sagen. Ich wundere mich nur, dass deine Freundin es noch so lange bei dir aushält. Was sagt denn deine Geliebte dazu, dass du eben auch seit so langer Zeit eine Hauptfreundin hast? Das passt ja auch nicht. Und jetzt ist das Problem, es bombardiert mich mit SMS voll und meine Freundin, die schaut rein ins Handy und dann gibt's halt immer den Zirkus. Mhm. Was zieht dich denn besonders zu der Freundin, also zu der Geliebten, nennen wir sie mal Geliebten, was zieht dich da besonders hin und was zieht dich besonders zu deiner Hauptfreundin hin? Wo ich gefragt habe, ich habe gesagt, ich liebe alle beide. Und dann haben sie gesagt, das geht nicht. Die eine ist 15 Jahre jünger, die ist 35, ein bisschen über 35, und meine Freundin, die ist 46. Mhm. Was hat denn jetzt die Freundin, die Affäre, die deine Freundin nicht hat? Was ist da besser? Ja. Ja, was ist da besser? Bei der Affäre, was ist da toller bei dir? Ich weiß es, vielleicht ist es der Sex, ich weiß es nicht. Mich zieht es einfach hin, wir haben uns schon mal getrennt, aber dann ist es einfach wieder von vorne losgegangen. Dann haben die geweint, alle beide, und dann, die sind auch wie Hund und Katz, ist ja klar. Begegnen die sich auch schon mal irgendwie? Nee, weil es ist aber trotzdem in der gleichen, wo ich wohne, auch in der gleichen Gegend ist es. Wie läuft denn das so praktisch ab? Wie lange bist du zum Beispiel bei deiner Geliebten? Und nicht so viel, aber die macht mal eine Szene, wenn ich da mich nicht melde bei der und sag so und so ist es, warum ich mich nicht melden kann. Und du wohnst mit deiner Hauptfreundin zusammen? Richtig. So, und dann fährst du zu deiner Geliebten und du bleibst sicher auch schon mal über Nacht da? Nein, das nicht. Das nicht? Wie lange bleibst du denn da? Ein paar Stunden mal. Und in den paar Stunden immer Sex? Nicht immer, ab und zu, aber zum größten Teil. Aha, also das sagt mir jetzt schon mal, dass diese Beziehung ja sehr doch sexorientiert ist. Du unternimmst nichts Besonderes mit deiner Affäre. Nee, weil ich es gern machen, aber weil mich einfach zu viele kennen. Und dann hast du so. Das ist das Problem. Und jede hat mir schon mal Ultimatum gestellt. Eins von beiden, ich muss mich für die entscheiden. Aber ich kann mich da nicht entscheiden. Ich wollte sie ja schon. Ich habe mich schon getrennt von der Affäre. Und dann ging es nicht. Die Affäre ist so viel jünger, ne? Hast du gerade gesagt. Ja, die ist viel jünger. Die ist 14 Jahre jünger. Weißt du, Werner, ich wundere mich sehr darüber, dass die Frauen dich nicht in den Wind schießen. Da gehörst du nämlich hin. Wenn du so ein Meckes machst mit den Frauen und die das auch noch dulden, sind die selbst schuld, dass die so leiden. Über so einen langen Zeitraum das zu veranstalten. Ich meine jetzt aber auch, appelliere ich auch an dich. Was tust du denn deiner Freundin, mit der du lange zusammen bist? Was tust du der an? Was fügst du der Schmerzen zu, wenn du sagst, ich fahre jetzt wieder zu der Geliebten? Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, deine Freundin, deine Hauptfreundin hätte einen Typ. Und die würde das genau mit dir so machen. Ich glaube, dann kannst du dir das gut nachempfinden, in welcher Situation deine Frau, ich nenne es jetzt mal Frau, deine Hauptfreundin lebt. Ja, das Problem ist für mich, vielleicht ist irgendwie ein Kompromiss geben. Das hört sich jetzt hart an, das ist alles. Mensch, du bist ein Kerl von 51. Da gibt's keinen Kompromiss. Und dieses Gerede, ich liebe beide. Ja, das kannst du machen, wenn beide damit einverstanden sind. Dann müsst ihr einen unkonventionellen Weg gehen und eine Dreierbeziehung machen. Aber das wollen die offensichtlich nicht. Nee. So. Und dann gibt es nach Adam Riese nur die Möglichkeit, ich entscheide mich für die oder ich entscheide mich für die. Oder ich bin Arschloch und lass mich von beiden bedienen. Ich hab's mal salopp gesagt. Weil, ja, sicher. Ne, ich habe salopp gesagt, weil letztendlich sind die Frauen selbst schuld, dass sie das mitmachen. Aber ich appelliere auch an dein Anständigkeitsgefühl, dass du das nicht mit denen machen kannst. Was empfindest du denn für deine Hauptfreundin? Auch sehr viel Gefühl, weil sonst wäre ich ja nicht mehr zusammen mit genau. ihr. Genau. Ich würde, kann sagen, dass du deine Freundin, mit der du so lange zusammen bist, liebst. Ja, aber ich will ja keine verlieren. Das ist, ich frage dich, du liebst deine Freundin, mit der du so lange zusammen bist. Ja. Ja. Wenn man jemanden liebt, respektiert man jemanden auch. Und dann muss man den auch achten und schätzen. Schläfst du noch mit deiner Hauptfreundin? Ja, ab und zu nicht mehr so viel wie am Anfang. Es hat einfach ein bisschen nachgelassen. Ja, du hast ja jetzt auch die andere. Da kannst du dich ja austoben. Nee. Ich bin fassungslos, Werner, dass die Frauen das mitmachen. Ich verstehe die Frauen nicht. Weißt du, wenn deine Hauptfreundin ein bisschen härter aufgetreten wäre, hätte die dich ja schon viel mehr unter Druck setzen können. So hast du aber gelernt, naja, mit denen kann ich es machen. Und das geht ja jetzt schon ein paar Jahre so, wie du es gerade erzählt hast. Ja, sicher. Würdest du gerne so behandelt werden in umgekehrter Konstellation? Nein, ich würde mich wahrscheinlich entscheiden. Für irgendwas würde ich mich wahrscheinlich durchsetzen. Ja, wenn jetzt deine Freundin einen Freund hätte, wie lange würdest du es mitmachen? Wahrscheinlich gar nicht. So, da haben wir es. Ja, haben wir's. Werner, ja. ich kann dir nicht sagen, zu welcher Frau du gehen musst. Das musst du selbst in dir entscheiden, nicht hineinhorchen. Mhm. Aber ich kann dir nur den Rat geben oder dir meine Meinung sagen, dass ich es gut fände, wenn du dich für eine entscheidest. Und zwar so schnell wie möglich. Was ist denn das eigentlich für ein Gefühl zu der Affäre? Wir haben da gerade nur so von Sex gesprochen. Mhm. Würdest du so weit gehen, da auch zu sagen, dass du sie liebst? Ja, die ich auch schon. Und diese junge Frau würde auch gerne mit dir eine Beziehung haben? Ja, die will ja. Wenn tut sie auch mir laufend SMS schicken, wo sie weiß, dass meine Freundin sie liest. Und dann ist halt dieses Problem da, weil sie dann, mein Lieber, wann kommst du zu mir und Küsse und so. Und du lässt das alles so geschehen? Du bist ja, wie so ein Pascha in der Mitte, lässt zu, dass die Frauen sich in die Haare kriegen, lässt zu, dass die eine sich ärgert über die andere. Du nimmst all die ganzen, den ganzen Stress auch noch in Kauf, nur damit du schön paschamäßig von beiden Seiten gekrault werden kannst. So ist es auch nicht, aber wenn komme ich mit der Situation, ich bin auch ab und zu mit der Situation richtig fertig, weil ich sage, ich kann das selber nicht mehr mit der Situation. Ja, klar, glaube ich. Ich glaube dir das. Das würde mich auch stressen, wenn ich mich in dich hineinversetze. Das ist ja auch eine stressige Lage, in der du da bist. Also beende diese Situation. Sei ein Kerl und fälle eine klare Entscheidung, so dass du dir im Spiegel in die Augen gucken kannst. Ja, das ist leicht gesagt. Und den habe ich angerufen und habe gesagt, gut, vielleicht kann man da irgendjemand, weil von meinen Bekannten kann man keiner weiterhelfen. Das nee, ist so. Da kann dir auch keiner weiterhelfen. Da wird jeder vernünftige Mensch wird dir sagen, Mensch, entscheide dich. Mhm. Und kein Mensch auf der Welt kann dir sagen, entscheide dich für die Frau oder für die Frau. Ist doch klar. Das musst du machen, nur du. Aber du musst es tun. Ja. So, Ende der Debatte, oder? Werner. Du musst handeln. Ja, gut. Alles Gute. Oder sie handeln irgendwas. Oder sie handeln, aber dann stehst du ja völlig deppert da. Ja. Handel du. Ja. Alles Gute und viel Glück. Okay, ich danke dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Kai. Kai ist 48. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Kai, um was geht's bei dir? Hi. Ja, Jürgen, wir haben schon mal telefoniert. Haben wir? Ja. Mhm. Kannst du dich noch dran erinnern, wie du ein bisschen auf dem Schlauch standest bei dem Wort Krankenfahrstuhl? Krankenfahrstuhl? Ja. Ja, ist der Matt. Ich stehe gerade schon wieder auf dem Schlauch. Erklär mal. Also in diesem Krankenfahrstuhl geht es eben nicht rauf und runter, sondern mit dem fährt man. Ja. Weil das ist ein motorisierter. Ich habe dich angerufen, oh Gott, das war, glaube ich, Anfang letzten Jahres. Ja. Da habe ich dir erzählt, ich fahre damit nach Vladivostok. Ah, ich weiß. Ich weiß. Ja. Also ein Krankenwagen, beschreibst du doch mal, wie der genau aussieht, der Krankenwagen. Das ist ein Dreirad. Ja. Ist Technik, also sehr viel Simson-Technik aus der ehemaligen DDR. Und ja, 50 Kubik, ein recht kleines Fahrzeug. Mit einem Benzinmotor. Mit einem Benzinmotor, also gut, Benzin-Öl-Gemisch. Wie viel PS? 1, 2, 3 PS? Original hat der 3,8 PS. 3,8 PS, ja. Ja, oder 3,6, 3,8 Original, ja. Und du benutzt dieses Fahrzeug, weil du krank bist? Also ich bin krank, aber also das Fahrzeug benutze ich nicht, weil ich darauf angewiesen bin. Also das Fahrzeug ist einfach ein geiles Fahrzeug. Ja, welche Erkrankung hast du? Bin HIV-positiv und durch die Medikamente eben auch schwer herzkrank. Mittlerweile eine Herzleistung von 15-20%. Das ist natürlich interessant, nochmal sich vor Augen zu halten. Für dein Vorhaben, du wolltest damals, das ist in der Tat schon über ein Jahr her, als du angerufen hast, wolltest von Deutschland nach Vladivostok. Ja. Das sind geschätzte 6.000 Kilometer? Nee, ein bisschen mehr ist es. Noch mehr, 8.000? Ja, das ist noch mehr. 10.000? Ich bin der direkte Weg wäre 12.100 Kilometer. 12.100 Kilometer, da hast du damals angerufen und hast gesagt, ja, ich habe vor, das zu machen. Ja. Jetzt rufst du fast... Ja, ein gutes Jahr, nicht fast, sondern ein gutes Jahr später wieder an. Hast du es gemacht? Ich habe es gemacht. Und bist jetzt wieder zurück? Ich war da. Du warst da und bist jetzt wieder in Deutschland? Ich bin wieder in Deutschland. Das ist ja eine Sensation. Du hast 24.000 Kilometer mit diesem Gefährt gefahren. Also 17.000 werden es ungefähr gewesen. Ich höre gerade von der Regie, dass wir ein Bild haben von... Das kann gut sein, ja. Nun bin ich sehr gespannt. Da bin ich. Ich kann dich so... War gesehen hier auf meinem Bildschirm. Aha. Und das Gefährt hast du ja gerade selbst ganz gut beschrieben. Es ist weiß und ein bisschen rot sehe ich da. Ja, ja. Aber das ist ja nur eine Sensation. Du bist so... Das Foto ist aufgenommen kurz vor Novosibirsk. Wie war denn, ich stelle mir diese Fahrt ausgesprochen gefährlich und beschwerlich vor. Beschreib doch mal, durch welche Länder du gefahren bist. Also ich bin von Deutschland sozusagen, also von Freiburg losgefahren, durch die Schweiz, dann wieder nach Deutschland rein, über den Bodensee, dann durch Österreich, die ganze Donau runter bis ans Schwarze Meer. Mhm. Bin so, jetzt wird's spannend. Bin dann von Rumänien hoch über Moldawien nach Odessa. In Odessa habe ich mein soziales Projekt, was ich eben unterstütze, The Way Home, was sich um Straßenkinder und HIV-Positive und AIDS-Erkrankte kümmert. Das ist eben in der Ukraine ein richtig fettes Problem. Mhm. Das habe ich besucht, da bin ich dann auch einen Monat geblieben, hat mir das alles ganz genau angeguckt. Das heißt, als du in der Ukraine warst, war die Situation noch relativ ruhig, nicht zu vergleichen mit jetzt. Ja, das schon. Mhm. Wobei die Situation in also ich habe in Odessa habe ich es gesehen, eben ganz genau, das ist halt schon, das ist alles nicht so einfach. Die Lebenshaltungskosten im Grunde genommen so wie bei uns und Lohn für das, was wir sozusagen, sagen wir mal Mittelschicht und so ein bisschen darüber so angucken, was verdienen die da? Mhm. Oh Gott, ja. 150 Euro. So, dann warst du in der Ukraine. Welches Land hast du dann angefahren? Dann bin ich nach Russland rein. Nach Russland. Wie schnell kann das Ding, dein Gefährt eigentlich fahren? Maximal. Maximal 55, knapp 60. Na, immerhin, das geht ja. bin mit, aber gut, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit so von 30 Kilometer bin ich gefahren. Ich konnte das gerade hier auf meinem Monitor nicht richtig erkennen. Das Gefährt hat kein kleines Dach noch über dem Kopf. Das nicht, ne? Also ich kann dann eine Planung drüber machen. Ach so, ah ja, das geht schon. Ja. Aber das war eben geil. Ich glaube, ein halbes Jahr bin ich unterwegs gewesen und ich bin, sieben Stunden bin ich im Regen gefahren. Das ist ja Wahnsinn. Ansonsten hatte ich richtig geiles Wetter. So, ja. Und dann bist du nach, wie du es gerade gesagt hast, nach Russland reingefahren und dann immer Russland. Russland. Und es nahm kein Ende. Das ist ja Wahnsinn. Das ist, Wie waren die Straßen da? Die Straßen waren manchmal gut und ganz oft total bescheiden. Das würde man bei uns nicht unbedingt Straße nennen. Das glaube ich. Hattest du viele Pannen mit deinem Gefährt? Ah ja, ich hatte schon das ein oder andere Problem. Das hatte ich schon oft. Dann ist mal was gebrochen, Hinterradschwinge, Vorderradschwinge. Das heißt, da musste immer irgendeine eine helfende Kraft zur... Auch, ja. Weil du konntest das ja nicht alleine reparieren. Also viele Dinge, die musste ich dann alleine machen, oder ich musste, aber das ist, also die Russen, also das ist, das haut dich gerade nieder. Also so ein Volk habe ich mein Leben noch nicht erlebt. Also das ist wieso hilfsbereit, unglaublich, freundlich. Unglaublich freundlich, hilfsbereit. Menschen, die im Grunde genommen selber nichts haben und dir bei allem helfen, also so freundlich, da fehlen mir auch heute noch also die Worte, um das zu beschreiben. Du kommst ja eben aus dem Land, welches mit Russland den schlimmen Krieg geführt hat. Du bist Deutscher. Haben die Leute speziell auf dich auch reagiert als Deutschen? Ja, natürlich. Und auch durchaus positiv? Ja, das war... ich war in Odessa, wie ich war, da habe ich das erste Mal zum 9. Mai, da gibt's ja überall sozusagen im Ostblock die Paraden, die Siegesparaden. Das war für mich, ich habe sie besucht, das war schon, wo ich gedacht habe, also ja, das war schon so für, ich stand da eben als Deutscher und dann, das war schon, ich habe mit der Geschichte im Großen und Ganzen nichts zu tun, ich muss mir nichts vorwerfen. Aber trotz alledem stand ich da mit gemischten Gefühlen. Aber es gab keine Anfeindungen. Nein. Was mich verblüfft hat, wie gut informiert die Menschen oftmals waren. Die konnten dir von irgendwelchen Offizieren und Generälen genau sagen, was der verbrochen hat und was der verbrochen hat und wo der sich rumgetrieben hat und wo der andere sich rumgetrieben hat. Was war die schwierigste oder die brenzligste Situation? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So eine weite Reise. Sowas gab es nicht. Du hast nie Angst gehabt. Nee, das ist auch, also es gab, ich habe vor meiner Fahrt, war mir klar, ich muss keine Angst haben. Konntest du denn ein bisschen Russisch oder kannst du ein bisschen Russisch? Nee, also ein paar Worte kann ich mittlerweile. Ja. Aber die fanden das wahrscheinlich auch völlig kurios. Da kommt irgend so ein Durchgeknallter aus Deutschland in einem merkwürdigen Fahrgestell an und fährt durch die Welt. Wo hast du denn, du kann man ja nicht nur fahren, sondern man muss auch irgendwo mal schlafen. Wie hast du das geregelt? Entweder im Zelt, Schlafsack oder eben ab und an auch mal sozusagen so ein kleines Hotel. So, dann warst du irgendwann ganz am anderen Ende von Russland in Vladivostok. Ja. Dem Ziel deiner Reise. Warum wolltest du eigentlich unbedingt dahin? Ich wollte als Kind schon immer mal nach Sibirien und nach Vladivostok und ich wollte da unbedingt einfach mal hin. Wie lange bist du dann da geblieben, als du dann endlich da? In Vladivostok war ich so 2,5 Wochen. Da hast du dich ein bisschen ausgeruht? Ja. Und die Stadt angeguckt und ein bisschen Sightseeing gemacht und dann ging es wieder zurück. Und dann ging es, also ich bin zurückgeflogen nach Moskau. Ach so. Und mein TÜV ist mit dem Zug gefahren. Und von Moskau bist du dann wieder mit deinem TÜV gefahren? Genau, hierhin. Ja. Warum nicht dann auch bis nach Moskau wieder zurück mit dem Ding? Das wäre zu viel, das wäre zu weit gewesen. Also das braucht zu lange. Ja, klar. Das wäre unmöglich gewesen. Finde ich ganz, ganz spektakulär, Kai. Ich bin ganz begeistert. Und dieses Jahr geht's ja sogar noch ein Stück, sozusagen noch einen Schritt weiter. Du planst wieder eine Reise? Ja, ich stehe sozusagen, wie heißt das so schön, nach der Tour ist vor der Tour. Und was ist jetzt geplant? Um die Welt. Um die Welt? Mit dem Gefährt wieder? Mit dem Gefährt, ja. Das heißt, konkret, wo willst du ansetzen? Was ist dein Ziel? Ich werde bis Moskau selber fahren, werde von Moskau den Zug nach Vladivostok nehmen, mit dem Schiff rüber nach Vancouver. Ja. Und von Vancouver über Anchorage, Fairbanks, L.A., Route 66, Chicago. Das ist ja toll. Dann sozusagen wieder zurück nach Deutschland. Aber mit Russland hast du es doch, ne? Dass du jetzt erstmal wieder nach Russland fährst, um dann von da dann dich zu verschiffen. Ich habe da aufgehört, ich muss da weiter. Ach so rechnest du das. Was hat diese Reise gekostet, so Pi mal Daumen? Viel Geld. Ja, viel Geld? Ich dachte, das ist gar nicht so viel. Ich war ein halbes Jahr unterwegs, die ganzen Kosten wie Visum und Zeug, Sprit und Öl und was habe ich gezahlt? Ungefähr 11.000, 12.000 Euro. Ach doch, so viel. Das heißt, die Weltreise wird dann aber richtig fett teuer. Nicht so viel mehr. Also das Problem ist da natürlich die Transportkosten, die da schon sozusagen reinschlagen. Also du hast die Zeit aufgrund deiner Erkrankung, bist du nicht mehr erwerbstätig, das hast du gerade schon erzählt. Ich bin berentet. Genau. Die Kohle hast du auch? Nee. Naja, ein bisschen musst du haben, sonst kannst du ja nicht starten. Ja gut, ein bisschen. Nein, ein bisschen habe ich und sozusagen so ein bisschen was läuft über Sponsoring. Ah, verstehe. Aber letztendlich auch nur wirklich das ist so ein ganz kleiner Teil, viele Dinge, wo es dann sozusagen, wo ich Ausrüstung und so kriege und meine Sponsoren vom letzten Jahr, die fast alle wieder zurückgekommen sind und ist ja auch ein bisschen was machen. Tolles Projekt. Ja. Mensch Kai, also ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt haben sprechen können, dass du gesund zurückgekommen bist. Achso, noch eine ganz kleine Sache, weil das ist vielleicht auch noch, kann ich so kleines bisschen Werbung in eigener Sache machen. Ich mache am 17.04. in Freiburg im Uni-Hörsaal meinen ersten Dia-Vortrag. Ah, okay. Also das, was man so Dia-Vortrag nennt. Also liebe Freiburger, dann eilt doch mal hin. Über diese Reise, genau. So, ich freue mich, dass du gesund wieder zurückgekommen bist, dass die Reise schön war. Und du versprichst mir bitte, wenn du die Weltreise hinter dir hast, dann rufst du wieder hier an und erzählst uns von der Weltreise. Auf jeden Fall. Da rechne ich aber mit dir. Ja, Jürgen. Kai, ich wünsche dir wirklich, finde ich, eine tolle Sache, tolles Engagement und tolle Aktion. Ich wünsche dir viel, viel Glück und tolle Erlebnisse und dass alles so gut läuft wie jetzt bei der letzten Reise. Ja, das denke ich, da gehe ich von aus. Und auf dass wir uns dann in alter Frische widersprechen können in einiger Zeit. So ist es. Alles Gute von Herzen. Ja, dir auch. Tschüss, ciao. Das ist ja super. Kriege ich ja gleich Reiselust, wenn ich das so höre. Super. 0800 220 50 und schon geht's weiter mit Monika und die ist 52. Monika. Ja, hallo. Hallo Monika. Ich freue mich, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Danke, dass ich mal durchgekommen bin. Ja. Also mein Thema ist, ich bin jahrelang von meinem Sohn verprügelt und misshandelt worden. Wie alt war denn dein Sohn, als er damit angefangen hat? Als er damit angefangen hat, war er 16. Und das ging bis wann? Ja, im August. Also ist jetzt Anfang 20. Das war das Schlimmste, wo er mich auf der Straße bewusstlos gehauen hat. Beschreib diese Situation mal auf der Straße, was da passiert ist. Warum hat das gemacht? Wie hat das gemacht? Ja, also es war so, er kam zu mir, also ich habe ihn zwischendurch rausgeschmissen, dann kam er zu mir, hat meine zwei Handys mitgehen lassen, ist dann in der Straßenbahn eingestiegen, also ist abgehauen, und Richtung Straßenbahnhaltestelle. Dann bin ich hinterher und wollte meine Handys wieder haben. Ja. Und dann hat er mir ständig in den Brustkorb getreten. Dann ist die Straßenbahnfahrerin hin, da war auch nur ein Fahrgast. Mhm. Die hat uns beide rausgeschmissen. Mhm. Und als wir dann auf der Straße waren, hat er mich da weiter zusammengetreten. Und da waren da so alte Computer gestanden. Also ich hätte heute tot sein können, wenn ich unglücklich gefallen wäre. Du bist dann da bewusstlos geworden. Ja. Und dann hat er dich da liegen lassen, bewusstlos. Er hat mich da liegen lassen, ohne einmal zurückzuschauen. Wer hat dich dann gefunden und wer hat sich dann um dich gekümmert? Ich bin dann über die Straße gekrabbelt, weil ein Handy hat er weggeschossen. Und hab mir das Handy, was er weggeschossen hat, habe ich mir dann wiedergeholt. Mhm. Und habe dann die Polizei gerufen. Ist dieser Sohn dein einziges Kind? Nein, ich habe noch ein Kind. Älter oder jünger? Viel älter. Viel älter. Ist das Verhältnis okay mit dem Älteren? Nein. Auch nicht. Bist du noch das mit... Das spielt die Eifersucht eine Rolle und mein Sohn ist sehr beeinflussbar von meiner Ältesten. Ach, eine Frau, ein Mädchen ist das, die Älteste. Ja, richtig. Du warst alleinerziehend mit dem Jungen oder mit den Kindern. Nachdem das Schlimme passiert war, hast du ihn angezeigt? Ja, auf jeden Fall. Was ist aus der Anzeige geworden? Es ist so gekommen, dass erstmal war der weiße Ring da nieder. Ich muss sagen, die haben sich sehr nett um mich gekümmert. Mhm. Auch die Kriminalpolizei. Und die sind hier auch ständig Streife gelaufen, ob er wirklich nicht da ist und. Dann habe ich die Bedrohung bekommen, dass ich irgendwann mal, wenn ich im Dunkeln rausgehe, ein Messer im Rücken bekomme oder irgendwie sowas. Wohnte er zu der Zeit noch bei dir? Ja, mal nein, weil ich liebe ihn auch. Ich liebe ihn trotzdem abgöttisch, ne? Aber ich habe ihn rausgeschmissen letztes Jahr im Juni. Ja, ich meinte, als das damals passiert war, da wohnte er noch bei dir. Ja, ist richtig. Mhm. So, du hast ihn angezeigt. Was ist aus der Anzeige geworden? Zu was ist er verurteilt worden? Und zwar ist es so gewesen, dass er dann hinterher auf einmal mit seinem Vater Kontakt hatte, dann auch bei der Gerichtsverhandlung. Und ich konnte dann auch gar nichts mehr wiedergeben, was er alles mit mir angestellt hat. Aber für den Vorfall gab es doch Zeugen, zum Beispiel die Straßenbahnschaffnerin oder Fahrerin. Ja, die hat gar nichts gesagt. Was heißt das jetzt im Klartext? Ist er freigekommen? Nein, es war so, dass er also 6 Monate auf 2 Jahre Bewährung bekommen hat. Mhm. Und für eine Messerattacke ist er dann 14 Tage im Jugendarrest gewesen. Es gab noch eine Messerattacke? Ja. Auf dich? Nein, auf einen Kollegen von ihm in meiner Wohnung. Ah ja. Mhm. Und für die Messerattacke ist er halt eben 14 Tage eingefahren und wie soll ich weiter erzählen? Hattest du denn, du sagst, er hat dich ja jahrelang vorher auch schon geschlagen und verprügelt. Hattest du ihn schon mal angezeigt? Ja, die Polizei ging bei mir ein und aus. Wie? Und da ich schwere Medikamente nehmen muss, also haben die beiden das immer dargestellt. Ich wäre alkoholabhängig, ich würde tablettenabhängig sein. Also die beiden meinst du, deine Tochter und er? Meine beiden Kinder, ja. Wie ist die, du hast gerade so eine Andeutung schon gemacht, wie ist die Situation heute? Wo lebt er und wie verhält er sich dir gegenüber? Heute ist es so, ich gehe an ihm vorbei. Ich möchte ihn auch nicht mehr in meine Wohnung lassen. Lässt er dich denn auch in Ruhe? Ja, zurzeit ja. Ist er denn ein bisschen auf einer besseren Schiene mittlerweile? Nein, absolut nicht. Was hat er denn zu seiner Besserung alles getan oder was hat man mit ihm angestellt? Gar nichts. Der war im Knast und das war's dann? Ja, richtig. Der ist jetzt mittlerweile, ich habe es gerade gesagt, Anfang, Mitte 20? Ja. Macht er, Hat er irgendwas gelernt oder einen Beruf? Gar nichts. Ich habe mir noch den Hintern aufgerissen. Ich habe mit dem Rektor, ich habe den Rektor angefleht, dass er seinen Hauptschulabschluss machen kann. Der Rektor hat es verjaht und dann war der wohl zweimal da und das hat sich dann erledigt. Dann habe ich ihn untergebracht in Süddeutschland. Da habe ich Verwandte. Ja. Und als Automechaniker, die, also vom Fleiß her, hätten die ihn genommen. Aber er ist da wieder ausgebüxt. Und das war das Letzte, was ich für ihn getan habe. Das war letztes Jahr, Anfang letzten Jahres. Also hast du eine ganze Menge gemacht. Du hast ihn dahin geschickt, du hast ihn dahin geschickt. Richtig. Sonst und ich weiß nicht, ob das jetzt alles so richtig ist, dass ich den Kontakt zu meinen Kindern abgebrochen habe. Hast du denn sonst noch irgendwas mit ihm angestellt? Nein, oder hast du ihn irgendwo? Getan. Also, das war es, was du gerade erzählt hast. Ja. Dann bin ich ja zur Traumambulanz, dadurch, dass ich nicht damit fertig wurde, dass er mich angegriffen hat. Aber da müssen sich doch auch irgendwie ein Jugendamt mal eingeschaltet haben oder irgendwelche... Ja, ist richtig. Mit dem Jugendamt hatte ich mich nur in der Wolle, weil die alles... ich wollte jetzt gerade den Namen sagen, möchte ich aber nicht. Nee, das lass mal sein. Der Junge, der wurde dann, der wurde im Himmel hochgehoben, ist ja alles die Mutter schuld und die Mutter ist ja nur am Lügen. So haben mich die Kinder halt eben, wie soll ich Ihnen das sagen, hingestellt und danach kam auch die Akte. Das heißt, das Jugendamt hat auch keine besonderen Maßnahmen irgendwie eingeleitet, gar nichts. Nein. So. Jetzt machst du dir heute den Kopf, ob das alles so richtig ist, dass du keinen Kontakt mehr mit ihm hast. Ja, das ist ja nicht nur ich habe ja auch Enkelkinder, die aber nicht den Kontakt zu mir verboten gekriegt haben. Aber nicht Kinder von ihm? Nein. Aber von meiner Großen. Wir reden ja jetzt gerade erstmal von dem Sohn. Noch eine Frage zu dem Sohn. Arbeitet der? Von was lebt der? Hartz IV. Hartz IV Straße. So. Wie gesagt, ich habe den schon, den letzten Ausweg fand ich, dass ich den nach den strengsten Eltern der Welt schicke. Oh. Und da war er dann auch. Diese Sat.1-Sendung. Ja. Da war er? Ja. Da hast du ihn hingeschickt und da ist er dann auch... mehr oder weniger freiwillig. Ich glaube, die wissen das gar nicht vorher, was die da erwartet. Nein, man muss vorher eine Lüge erzählen. Zum Beispiel hier dieses X-Tieris. Ja. Party, Sonne, Fun. Ja, genau. Ich habe das ein paar Mal gesehen. Aber die Kinder glauben wirklich dran, also die Jugendlichen glauben wirklich dran, dass die zur Party fahren. Das glaubt kein Mensch, aber das ist wirklich so. Ja. Da kriegte ich von ihm noch einen Anruf, wie er dann angekommen ist. Wo ist er denn angekommen? Akoy. In den türkischen Gebirge. Oh ja, da geht's dann hart zur Sache. Da ist nicht mehr... Richtig, und da ist er dann auch auf diesen Pflegevater da los, auf den Gastvater losgegangen. Ach so. Er hat den körperlich angegriffen, den türkischen Mann. Er wollte, ja. Und hat er das Ganze dann durchgezogen? Oder ist das abgebrochen worden, das Projekt? Nein, er blieb da, er hat's durchgezogen, aber wie er dann nach Hause kam, wurde es immer schlimmer. War der sauer auf dich, dass du ihn dahin gelotst hast? Der hat mich betitelt als Schlampe. Ich könnte einen Krankenwagen rufen, die Polizei, wenn er nach Hause kommt. Mhm. Wie gesagt, er bringt mich um. Das hat er auch gesagt. Hat er denn während der Sendung zumindest eine kleine Entwicklung gemacht, dass man sagen hätte können, naja, der bemüht sich zumindest? Nein, er war genauso wie die. Die Leute halt eben, alles zu seinem Vorteil halt eben. Ja, und so wie du es gerade beschrieben hast. Jetzt aber zurück zu deiner Grundfrage. Ist es richtig, dass du jetzt so radikal den Kontakt abgebrochen hast? Das ist deine Frage, ne, mit der du dich beschäftigst. Ja. Ja, ich finde, Monika, eindeutig ja. Ein ganz eindeutiges, klares Ja. Ein Sohn, ein Kind, der so etwas mit seiner Mutter macht, ist für mich komplett unten durch. Komplett. Hat er sich eigentlich mal bei dir entschuldigt? Niemals. So. Dann ist das vorbei. Dann ist es für dich schlimm, dass du keinen Kontakt mit deinem Sohn hast. Das verstehe ich. Und aber dadurch, dass ich ja so schwer krank bin, hat meine Tochter mal an meinen Tisch gesessen und hat nur gefragt, ja, was kann ich denn noch von dir erben? Das ist natürlich jetzt besonders traurig und tragisch, dass auch der Kontakt zu der Tochter so schlecht ist. Jetzt haben wir natürlich ausführlich über den Sohn gesprochen und ich kann dich nur bekräftigen und kann dir sagen, dass du machst es richtig. Lauf ihm nicht hinterher. Er hat so viel Schlimmes angerichtet, was du allein jetzt schon gesagt hast. Auch wenn du auch vielleicht Erziehungsfehler gemacht hast, darum soll es gar nicht gehen. Das, was er gemacht hat. Keine Mutter. Genau. Ich sag mal, jede Mutter macht Fehler. Absolut, absolut. Das und es ist noch keine Mutter vom Himmel gefallen. Nein. Meister. Ja, natürlich. Nee? Natürlich. Also zumindest, er ist ja mittlerweile, er ist nicht mehr 16, er hat schon einige Jährchen jetzt auf dem Puckel. Er hätte zumindest jetzt mal irgendwann wach werden müssen und sich, wenn er zu dir käme und sagte, würde zu dir sagen, Mama oder Mutti oder was er immer sagt, es tut mir leid, was passiert ist. Und lass uns einen Neuanfang machen. Dann würde ich dir raten, ja, reich ihm die Hand. Aber ja, so nicht. Ich weiß aber, wenn die kommen beide, dann wollen die nur haben. Ja, dann lass sie gar nicht rein, dann sollen sie eben nicht kommen. Wenn die nur haben wollen und dich nur ausnutzen wollen und dich für dumm verkaufen, dann darfst du mit diesen Menschen, die leider deine Kinder sind, keinen Kontakt mehr haben. Ja, durch meine Kinder, ich habe 13 Jahre alleine gelebt, 16 Jahre lebe ich jetzt alleine. Ja. Und die gönnen mir auch keinen, dass ich einen Freundeskreis aufbaue. Meine Mutter hat alleine zu sein, in ihrer Wohnung zu sitzen und so gar nichts. Ich finde das sehr schlimm und sehr erschütternd, Monika, was du alles erzählst. Und jetzt bin ich wieder auf der Suche nach einem Therapieplatz. So, das ist jetzt ein gutes Stichwort. Also von meiner Seite, was ich dir sagen kann, ich würde auf keinen Fall dir raten, Kontakt zu deinem Sohn aufzunehmen. Und wenn deine Tochter ähnlich tickt, dann unterlasse auch den Kontakt. Wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen, das heißt meine Psychologin, die Sabine, und werden dich persönlich beraten, dass du Hilfe kriegst. Denn ich glaube, die hast du sehr nötig und du brauchst Unterstützung. Mhm. Ja? Und vielen Dank, dass ich durchgekommen bin. Ich habe schon lange versucht. Ja, sehr gerne. Ich hab sehr gerne mit dir gesprochen, Monika. Es tut mir sehr leid, was da in deinem Leben passiert ist. Das ist schon ein Schicksal. Das glaube ich schon. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und wir melden uns gleich wieder bei dir. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.37 Uhr. Und jetzt möchte ich euch gerne unser Thema morgen sagen. Das Thema morgen heißt, das ist mir peinlich. Was ist euch an euch oder anderen Leuten peinlich? Zum Beispiel schämt ihr euch für euren Körper, eure Vergangenheit, vielleicht für euren Job oder für irgendwelche Taten, die ihr zu verantworten habt? Oder sind euch Menschen in eurer direkten Umgebung peinlich? Vielleicht euer Freund, eure Freundin, eure Eltern oder vielleicht auch eure Kinder. Also das ist mir peinlich. Was ist euch peinlich? Wenn ihr gerne mit mir morgen darüber sprechen wollt, dann meldet euch domian@wdr.de oder morgen gerne anrufen ab 0 Uhr. Wie immer sind ab 0 Uhr unsere Leitung geschaltet zu unserem Thema. Das ist mir peinlich. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und herzlich willkommen sage ich zu Marco. Der ist 37. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Grüß hallo, dich. Hallo Marco. So, um was geht's? Bei mir geht's um Spielsucht. Ich bin im Prinzip, seit ich 18 bin, spielsüchtig. Das zieht sich bei mir schon wie durchs ganze Leben, wie ein bunter Faden. Was spielst du? Und ich spiele grundsätzlich nur Automaten. Mhm. Also ich gehe halt in die Spielhallen und verspiele da das ganze Geld. Ich habe mit 18 angefangen, habe aber auch größere Unterbrechungen gehabt. Und das Problem ist bei mir nur, das zieht sich irgendwie durch. Ich schaffe dann auch mal eine Zeit lang nicht zu spielen. Wie kam es zu diesen Unterbrechungen? Ich habe eine stationäre Therapie gemacht. Mhm. Die hat sehr, sehr lange angehalten und geholfen. Ja. Ich habe eine ambulante Therapie gemacht. Danach war auch eine Zeit lang gut. Aber irgendwie bin ich immer wieder anschließend halt in dieses Milieu reingerutscht. Wie groß waren diese Zeiträume dazwischen? Die Zeiträume waren 3-4 Jahre, wo ich nicht gespielt habe, wo ich dann gedacht habe, ich bin darüber hinweg und ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich muss dabei auch sagen, Domian, ich habe, wie gesagt, angefangen, mein Geld zu verspielen. Dann habe ich hinterher, wo ich dann von den Banken keinen Kredit mehr hatte und Schulden hatte, habe ich dann angefangen mit Betrügereien. Das heißt, ich habe irgendwelche Sachen ins Internet reingestellt, die ich gar nicht habe, die ich dann verkauft habe oder habe halt das, was gerade tagesaktuell war, angeboten. Hat man dich für diese Betrügereien belangt? Ja, also ich bin aber zum Glück immer mit der Bewährung hinweggekommen. Also ich habe 3 Bewährungen laufen und musste aber zum Glück, wie gesagt, nie ins Gefängnis. Ja. Wie lebst du im Moment? Bist du alleine in einer Familie? Ich lebe mit einer Partnerin zusammen, bin aber nicht verheiratet. Und die Partnerin weiß alles? Die Partnerin weiß alles, die Familie weiß alles. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Ja. Wie hoch aber bist du denn zurzeit noch verschuldet? Ich habe mit Sicherheit um die 50.000 Euro Schulden habe ich auf jeden Fall. Das ist eine Wahnsinnssumme. Wo hast du diese Schulden überall? Ich habe die Schulden an ganz vielen Stellen. Also bei Leuten, wo ich mir Geld geliehen habe, dann bei Leuten, wo ich halt diese Betrügereien gemacht habe, bei Banken, dann natürlich bei Privatpersonen, die ich beklaut habe, bestohlen habe. Und meine Angst ist einfach, dass ich irgendwann halt nicht mehr mit diesem blauen Auge davon komme. Denn machst du denn im Moment, gibt es auch Betrügereien? Jetzt im Moment bin ich spielfrei, auch schon eine längere Zeit. Ah ja. Aber die Angst ist halt immer da, weil das bei mir, ich sag mal, wenn ich wirklich dann diese Sucht habe, das ist dann, kommt bei mir ganz spontan. Also das kündigt sich nicht an. Wie lange bist du jetzt spielfrei? Ich bin jetzt spielfrei seit ungefähr 1 Jahr. Ja, das ist ja schon mal ganz gut. Und also es gibt keine, ich frage es nochmal klar, du betreibst keine betrügerischen Geschäfte zurzeit. Nein. Und das auf keinen Fall. Wie kam, wenn du schon immer wieder mal solche Abstände hattest, wo du spielfrei warst, wo du das geschafft hast. Durch was genau ist es dann wieder in die Gänge gekommen? Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich auch schlauer. Ich weiß es nicht. Also mich hat das dann einfach irgendwann gepackt. Und ich sag mal, wenn ich jetzt auch zum Beispiel mehrere Probleme habe, privat, auf der Arbeit und dann komme ich immer wieder halt in diese diese Spielsucht rein. Das und, heißt, wenn es dir eigentlich so seelisch und was das Leben im Ganzen betrifft gut geht, dann ist die Gefahr relativ gering, dass du wieder in die Spielsucht zurückfällst. Richtig, ja. Das ist der Punkt. Und sobald das Leben mal nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann wird es für mich wirklich gefährlich und dann denke ich auch in dem Moment nicht dran, dass ich wirklich Bewährungen laufen habe und ich meine, das zieht sich ja überall durch. Ich habe ja natürlich auch bei der Familie viele Schulden, bei der Partnerin. Bei mir ist das was wirklich machst du, so. Was machst du eigentlich beruflich? Ich habe im Prinzip einen sehr guten Beruf. Ich arbeite als Altenpfleger im Altenheim bei der AWO. Ja. Und ich muss sagen, also in der Zeit, wo es mir gut geht, ich bin immer ein ehrlicher Mensch gewesen. Ja. Ich würde nie irgendjemand was antun oder irgendwas wegnehmen. Es ist aber wirklich, wenn ich dann in dieser Phase bin, wo ich dann wirklich spiele, muss ich leider so sagen, dann gehe ich manchmal über Leichen und hole mir das Geld, wo es zu holen ist und hab dann selber aber auch Angst vor mir selber. Stopp mal eben. Was wir jetzt natürlich alle denken, in dem Moment, wo du das gerade gesagt hast, beklaust du dann auch alte Menschen? Das habe ich noch nicht gemacht. Also ich habe noch nie irgendwie jetzt auf der Arbeit, die ich jetzt habe, irgendwo was gemacht. Gut, und dann bin ich ja schon mal sehr beruhigt. Du hast ja ein Einkommen auch. Stotterst du von diesem Geld deine Schulden? Versuchst du die abzustottern? Das versuche ich. Nur wie gesagt, immer wenn ich dann gerade so am Ziel bin, passiert dann manchmal wieder irgendwas anderes. Aber also Marco, das heißt ja, was du so erzählst, du bist ja willens und du hast ja auch schon Erfolgserlebnisse gehabt und hast es ja im Moment auch, wo du raus bist aus der Spielsucht. Das heißt, da fehlt doch gar nicht mehr so sehr viel, um dich wirklich endgültig zu stabilisieren. Eigentlich brauchtest du, bis du wirklich ganz auf dem sicheren Ufer bist, begleitend eine ambulante Therapie für diese Zeiten, wo das noch so ein bisschen wackelig ist. Du bist im Moment in keiner Therapie. Nein, nein, nein. Also im Moment bin ich in keiner Therapie. Ich habe zwar Gespräche, Einzelgespräche in gewissen Abständen schon bei der Caritas, aber jetzt, das ist keine Therapie. Es ist zu wenig. Ich glaube, es ist zu wenig. Ich glaube, du brauchst eine feste Säule, der Beratungssäule in deinem Leben, damit du in diesen Gesprächen quasi erlernst, wie du das abwenden kannst, solltest du wieder unmittelbar in die Versuchung geraten. Und das kann man, das bieten Therapiegespräche und Therapien an. Ich möchte dich sehr gerne dazu weitergeben an meine Psychologin. Die ist da absolute Fachfrau und die kann dir das genau erklären, wie du das machen solltest. Ich kann dir nur sagen, mach es, mach es. Du bist ja schon auf einem guten Weg. Dann fehlt nur noch die Geschichte mit dem Geld, da müsstest du zu einer Schuldnerberatung gehen und dich da mal richtig informieren, wie du es am geschicktesten und besten und verträglichsten für alle Menschen, die da um dich herum sind, das machen könntest. Warst du schon mal bei einer Schuldnerberatung? Ich war schon bei der Schuldnerberatung gewesen und das ist aber jetzt auch sehr aktuell, muss ich sagen. Das ist noch nicht so lange her und das ist halt jetzt in der Phase, wo die Gläubiger angeschrieben werden, aber okay, das heißt, im Prinzip auch. Das läuft auch, das ist schon mal auch gut. So, jetzt ruft dich Sabine an, meine Psychologin, wegen der therapeutischen Begleitung. Die brauchst du. Und dann bin ich guter Dinge und hoffe sehr für dich, dass du nicht mehr rückfällig wirst und dass die Zeiträume jetzt immer, für immer andauern. Das wäre schön. Du, das wäre sehr schön. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen, Marco. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, und vielen, vielen Dank und schöne Grüße und danke für deine gute Sendung, Domia. Danke, freut mich, dass du sagst. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt sind wir verbunden mit Birgit. Birgit ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Birgit. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist sehr schwer. Ich bin als kleines Mädchen missbraucht worden von meinem Vater. Wie alt warst du? Ich habe angefangen mit 5 Jahren und ging immer weiter. Und mein Vater sagt immer, das muss ein Kind so machen. Was hat er? Was sagt er? Bitte? Ich habe dich nie verstanden. Halt mal den Hörer ein bisschen anders. Ja, er sagte immer zu mir, das müssen kleine Mädchen so machen, das machen Väter mit den Mädchen. Ach so. Und Er hat angefangen, als du 5 warst. Und wie lange, bis zum wievielten Lebensjahr hat er es gemacht? Bis zum 10., wo ich dann schwanger von meinem Vater wurde. Du bist mit 10 Jahren schwanger geworden? Ja. Ich habe Zwillinge von meinem Vater bekommen. Ja, ich bin im Moment ein bisschen durcheinander, weil das wühlt mich auch ein bisschen auf. Haben denn, lass mich fragen, du hast mit 10 Jahren hast du Zwillinge bekommen? Ja, ich habe mit 9, ich muss das so sagen, ich habe mit 9 Jahren habe ich meine Periode bekommen. Ja. Und was eigentlich auch relativ früh ist für sehr, mich. Sehr früh, und ja. Ich habe sie mit 9 bekommen und wie er dann gemerkt hat, dass ich schwanger war, hat er dann von mir abgelassen. Und dann ist ihr habt in einer Familie gewohnt, mit der Mutter und noch anderen Kindern? Ja, meine Mutter hat sogar zugeguckt, meine leibliche Mutter hat zugeguckt, ja. Die leibliche Mutter hat zugeguckt, im wahrsten Sinne des Wortes zugeguckt? Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Die hat gesehen, wie ihr Mann ihr Kind sexuell missbraucht hat? Ja. Und als du dann schwanger warst, was hat die Mutter gesagt? Meine Mutter hat gesagt, ich wäre eine Hure, das wäre nicht mein Papa gewesen. Ich hätte mit anderen Männern was gehabt und ich habe gar nichts. Ich war unschuldig, ich musste schon als kleines Mädchen musste ich im Prinzip schon Verantwortung übernehmen. Ich musste auf meine kleine Schwester aufpassen, Misthäkchen. Ich musste auf meinen großen Bruder aufpassen, der nur geprügelt wurde. Hat der Vater sich an den anderen Kindern auch vergangen? Nein, gar nicht, nur an mich. An dir. Jetzt sind die beiden Zwillinge, Die sind jetzt 33 Jahre alt. Sind die gesund zur Welt gekommen? Kann ich dir im Moment nicht sagen, ich weiß nicht, ich war 10 Jahre alt, weil als kleines Mädchen, die sind per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen und direkt das Jugendamt war da, die sind zur Adoption freigegeben worden, ich kann das nicht sagen. Hast du die nie gesehen? Nein. Es gibt auch keinen Kontakt zu denen, gar nichts? Nein, gar nicht. Möchte ich auch nicht, weil was soll ich den Kindern erklären? Dein Opa ist dein Vater? Nein. Zumal der, mein Vater lebt nicht mehr, weil ich habe immer irgendwann gesagt, nach Jahren dann, Gottes Mühlen mal langsam, die Strafe kriegt jeder und ja. Ich möchte nochmal zurückkommen auf deine Mutter. Es ist eine ungeheure Tragödie und ein ungeheures Verbrechen, was dein Vater dir angetan hat. Ja, das aber, hat meine Mutter gemacht, die hätte mich eigentlich beschützen müssen. Ja, ich wollte gerade sagen, die Mutter trifft die Schuld genauso und ich kann es gar nicht glauben, aber ich glaube es dir natürlich, wenn du es erzählst, dass deine Mutter hat zuguckt, wie er Sex mit dir als Kind hatte. Warum hat die zugeguckt? Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Ich sag's mal vulgär, hat die sich daran aufgegeilt? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich war ein kleines Mädchen. Die Mutter lebt noch? Ja, die lebt noch, die ist jetzt 74. Hast du mit der Kontakt? Nein, gar nicht mehr. Wie lange hast du denn dann noch nach dieser Tragödie, als du da schwanger warst mit 10, wie lange hast du noch in dieser Familie gelebt? Ich bin direkt rausgekommen aus dieser Familie. Sofort von einem Heim zum anderen Heim. Ist den Behörden denn klar gewesen, was da vorgefallen ist? Ja klar, deswegen mein Vater ist ja in Haft gekommen. Der hat dann irgendwas, was mir heute unverständlich ist. Also wenn mein Kind einer vergewaltigen würde oder ich könnte das noch nicht mal, dass ich dabei sitzen würde. Ich habe selber noch ein Mädchen zur Welt gebracht. Und wenn da einer dran gehen würde, ich würde dann nicht zugucken, das geht gar nicht. Wer hat ihn denn... Mein Vater hat 4 Jahre und 9 Monate gekriegt. Wer hat ihn denn... Was er mir angetan hat. Ja. Wer hat ihn denn angezeigt? Das Jugendamt. Woher wussten die denn, dass er der Vater war? Weil ich denen das gesagt habe, weil das Jugendamt sich eingeschaltet hat. Weil irgendwann aufgefallen ist, dass ich immer einen dickeren Bauch kriege mit 10 Jahren. Und irgendwann hat sich das Jugendamt eingeschaltet. Und weil immer, das war eigentlich immer eine Familie, die nach außen hin lieb und nett war, immer fröhlich und innen drin, war ich immer eigentlich das Mädchen, was für alles Verantwortung übernehmen musste und musste immer schweigen. Hast du dann später deinen Vater nochmal gesehen? Ich habe den irgendwann nochmal wieder gesehen, aber frage mich jetzt nicht mehr, wann das war. Da saß er schon im Rollstuhl und ich habe ihm nur gesagt, ich werde kurz die Strafe, die du brauchst. Das heißt, du warst doch nicht auf seiner Beerdigung? Nein, Gottes Willen. Gottes Willen, also mein Vater, der kann mein... auch selbst bei meiner Mutter würde ich noch nicht mehr zur Beerdigung gehen. Nein, rotze ich noch drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen, spuck ich drauf. Weil das ist für mich ist das keine Mutter gewesen. Für mich war das keine Mama. Das sehe ich auch. Eigentlich Mama ist für mich die beschützt, weil ich habe selber noch ein Mädchen zur Welt gebracht. Ja. Und ich beschütze mein Mädchen bis heute. Meine Tochter ist 19. Und ich beschütze mein Mädchen, egal was passiert. Die Mutter wurde aber damals nicht angezeigt. Nein. Entweder habe ich nur in Scheiße getreten oder was, ich weiß es nicht, wenn man das so auf Deutsch sagen kann, ne, ich habe dann mir immer Männer irgendwie ausgesucht, mein Vater war ja auch stark alkoholkrank und meine Mutter auch und ich habe mir dann eigentlich immer Menschen ausgesucht, wo ich misshandelt worden bin, die getrunken haben und... Hast du je in deinem Leben später dann weiter schlechte Erlebnisse gehabt, wie du es gerade beschrieben hast? Ja, habe ich auch. Hast du je mal etwas Schönes in Sachen Liebe und Sexualität erlebt? Ja, das jetzt im Moment, ja. Ah ja, das heißt, da kann ich nicht mit umgehen. Das ist das. Ich habe jetzt einen Mann kennengelernt, der mir wirklich alles liebt und lieb und nett ist, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wie meinst du das genau? Du kannst nicht damit umgehen, sagst du, dass der Mann so freundlich... Ja, weil ich nur diese Gewalt kenne, weil ich einfach nur, wenn einer zum Beispiel zu mir sagte, mach das jetzt, zum Beispiel, wie soll ich das, mein Gott, ich möchte so nicht in die Details gehen, sexuell sage ich das mal, irgendwas war da intim und sagte, du musst das jetzt machen, ne? So, du musst das machen, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das einfach gemacht. Und bei ihm ist es ganz anders. Ich warte eigentlich darauf, dass er mir das sagt. Da warte ich eigentlich nur drauf. Wie hast du denn diese schlimmen Erlebnisse verarbeitet? Warst du mal in Therapien? Ich war 2-mal in Langzeittherapie und klar, ich habe versucht, wegschmeißen kann man es eh nicht, also vergessen kann ich es nicht, das geht nicht. Und ich habe versucht zu verarbeiten, bin immer noch dran, ich habe auch psychologische Unterstützung, ich habe auch mittlerweile ambulant betreute Wohnung, das heißt also, ich habe vom Caritasverband habe ich da jemanden, wo ich auch... Also, da läuft eine ganze Menge. Ja, auf jeden Fall. Also aber das große Problem ist, wie ich das jetzt verstanden habe, ist, dass du eigentlich das große Glück hast, einen zärtlichen Mann an deiner Seite zu haben, aber du kannst das gar nicht ertragen oder gar nicht damit umgehen. Ja, ertragen schon, es ist ja schön, es ist einfach, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir nebeneinander liegen und er packt mich an, es ist schön, ne? Aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wie lange kennst du den jetzt? Also kennen tun wir uns eigentlich schon etwas über ein Jahr und zusammengekommen sind wir beim Jörg Bausch Konzert. Aber da halte ich immer fest, du bist 43 Jahre alt. Das heißt, erst jetzt, in diesem Alter, erlebst du zum ersten Mal etwas Schönes in Sachen Erotik und Sexualität. Ja. Vorher war alles immer schlimm. Richtig. So kann man es sagen. Ja. Dann sage ich mal zunächst, Birgit, dass das natürlich etwas ganz Schönes ist und ein großes Glück, dass du jetzt diesen Mann kennengelernt hast. Das ist auch wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diesen Menschen. Das ist was ganz Tolles, finde ich. Wirklich. Und das sei dir von Herzen gegönnt. Die Liebe erfahren durfte in Kindheit, egal was. Ich habe ja eigentlich nur erlebt, nur Gewalt, nur Polizei und nur Rettungswagen. Ja. Ne? Das heißt, jetzt der nächste Schritt muss sein, dass du lernst, das annehmen zu können und damit umgehen zu können. Ja. Dann, damit du das wirklich auch genießen kannst und wertschätzen kannst. Wertschätzen kannst du es sowieso schon, aber dass du es auch genießen kannst. Ja. So, das ist jetzt wieder ein Fall für meine Psychologin. Deswegen bitte ich dich aufzulegen und die Sabine wird dich gleich anrufen. Okay. Ich möchte dir nochmal sagen, Birgit, dass mir dein Schicksal, was du gerade geschildert hast, wirklich sehr zu Herzen geht. Und ich finde das sehr bewegend und sehr, sehr schlimm alles. Und freue mich andererseits sehr für dich, dass du diesen Mann jetzt kennengelernt hast. Das sei dir von ganzem Herzen gegönnt. Ich bin auch sehr froh, dass ich ihn an meiner Seite habe, weil ich wollte wirklich heute, ich war drauf und dran, ich wollte, weil irgendwann kann ich auch nicht mehr. Ich habe 43 Jahre nur gekämpft, gekämpft. Und irgendwann kann man nicht mehr. Aber jetzt ist er da und wir versuchen uns auch noch für dich ein bisschen schlau zu machen und dir vielleicht auch noch ein bisschen helfen zu können, liebe alles, Birgit. Ich wünsche dir viel Glück, alles Gute, du legst auf, wir melden uns gleich, okay? Okay, alles klar. Danke. Tschüss. Und hier ist der Marcel und der Marcel ist 29. Guten Morgen, Marcel. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Marcel. Ist ja klasse, dass ich mal ein Thema habe, wo ich dich erreiche. Um was geht's? Erstmal Respekt vor deiner ganzen Sendung, ist danke. Echt klasse. Wenn ich Zeit habe, schaue ich die Nacht gerne. Ja, vielen Dank. Und zwar, es geht um den aktuellen Uli Hoeneß-Prozess. Würde ich mal ganz gerne deine Meinung auch hören dazu. Und zwar, bis gestern war ich echt noch auch der Meinung, dass eigentlich jeder Mensch grundsätzlich eine zweite Chance verdient hat. Ja, ne? Ist grundsätzlich ja auch okay, das so zu sagen, ja. Ne? Und aber wie sich das auch heute entwickelt, also es ist schon sehr merkwürdig auch, weil ich war auch der Meinung, er hat ausgepackt komplett gestern noch, ja. Hatten wir alle geglaubt, aber heute packt er nochmal aus. Na gut, er hat ja nicht ausgepackt. Die Steuerfahnderin hat ja heute sie hatte die Einsicht gehabt. Ja, und so er hat jetzt praktisch auch von 18,5, was der Herr Hoeneß zugegeben hat, heute auf 27,2. Das schlägt das uns normale Menschen komplett um. Ne? Also das ist ja wirklich... Was ich provozierend finde, muss ich dir sagen. Wenn jetzt, es gibt so Kommentatoren, ich habe einige Stellungnahmen in den Zeitungen gelesen oder im Fernsehen auch gesehen, die jetzt anfangen, das zu entschuldigen oder zu erklären mit einer psychischen Erkrankung. Nämlich, dass er nicht anders konnte, dass er wie besessen davon war und dass es im Prinzip ein Krankheitsbild ist. Und da hört bei mir wirklich der Spaß auf, dieses jetzt so zu entschuldigen, dass es eine seelische Erkrankung ist. Das ist richtig, genau. Wenn man solche Geschäfte macht oder wo er halt das ganze Geschäft laufen hatte und die Steuern hinterzogen hat, da muss man ja auch so schlau sein und so clever sein dazu, dass das keine Krankheit oder irgendwas sein kann. Er muss ja hunderte von Millionen irgendwie umgewälzt haben, um auf diese Summe zu kommen. Richtig, richtig. Und da kann man das nicht als Krankheit oder sowas auslegen. Das ist einfach das Vernünftigste, was er einfach in meinen Augen bis gestern auch hätte machen sollen. Komplett reine, wenn es halt 100 Millionen wären, komplett reine, alles raus und dann Also deine, die Sympathiewerte in deinen Augen sind gesunken, was seine Person anbelangt. Ja. Weil er halt doch nicht ganz ausgepackt hat, ja. Das ist das Üble daran. Gestern stand er noch da als der ehrliche Mann, ich mache einen Tisch. Marcel, ich muss auch einen Tisch machen, die Sendung ist gleich rum. Sei mir nicht böse, aber du hast dein Statement noch gesagt, das war sehr gut. Ich danke dir vielmals. Auf jeden Fall. Marcel, tschüss. Ne? Ciao. Alles klar, alles Gute. Ciao. Dankeschön. In der Technik, Tim Dohnke, nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Das heißt, das ist mir peinlich und ich frage euch, was ist euch peinlich an euch und was ist euch peinlich an anderen Menschen? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir hier, 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.